wieder Wunde und Freiheit versprochen doch wir können davon nicht sehen. Auf uns Ton wird niedergeschlagen und Widerstand darf man nicht sein. Doch der Kampf muss weitergehen. Der Kampf muss weiter. Der Kampf muss weitergehen. Der Kampf muss weiter. Der Kampf muss weitergehen. Denn die Juden nahmen alles in die Hand. Wir wissen, wir werden siegen, wir werden größer siegen. Und morgen sagen wir raus, raus aus unserem Land. Der Kampf muss weiter, der Kampf muss weiter. Es wird keine Leute erheben. Gemeinsam müssen wir uns wehren. Sing den Jumil in Tanaken und den Kapitalen. Im Kampf mit Volk und nicht was reden. Es soll den anderen nicht erheben. Und jeder muss stolz sein, dass ein Deutscher ist. Der Kampf muss weiter. Der Kampf muss weitergehen. Der Kampf muss weiter. Der Kampf muss weitergehen. Weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter gehen.